Ansonsten geht's ihr gut. Der Kaiser hört auf ihren Rat. Er setzt im Spiel der Macht die Dame vor den Turm. Die Schwiegermutter hält den Spielverlauf für desolat und sammelt ihre treue Schar zum letzten Sturm.